het Gänse, brav die Liese. Da kommt Jakob angerannt, hält eine Sichel in der Hand. Diese schiebt er hin und wieder dem Lieschen unter Rock und Miede. Er will sie kosten, will sie zwingen, und der Bub wird dazu singen. Liebe Liese, lass die Gänse, ich will von deiner Haut probieren. Vom Blute rostig ist die Sense, bist du freundlich nicht zu mir. Sich kleine Herrchen aufgestellt, eilen sie zum Weizenfeld. In der Goldflut gut versteckt hat er die Liese angesteckt, hält bis zum Abend sie eng umschlungen und hat in das Kind gesungen. Liebe Liese, lass die Gänse, ich will von deiner Haut probieren. Vom Blute rostig ist die Sense, bist du freundlich nicht zu mir. Lass die Gänse, ich will von deiner Haut probieren. Vom Blute rostig ist die Sense, bist du freundlich nicht zu mir.